Bei Frauen geht es immer ums Stehen, ne? Das steht dir gut, das Standhaftigkeit. Da ist er wieder, der Junge. Ich dachte, er hätte sich verzogen, aber... Next year, when I'm not here, it will be all over this place. Yeah, if something like this in the room, all the attention of the women goes there. They have no other thing to in their brain as shopping for jewelry. It's a big competition, then. Whoever sits wrong there. Focus. If you want to have a man, you have to buy something. No, it's more the man thinking if they should buy something. No. The men there, it's like they don't the see devil. It. This they is don't even see it. Yeah, you avoid it. Das ist die Hölle für Männer da. Wollen wir sie zahlen müssen? Ja, die müssen ja dann. Wenn du mir das nicht kaufst, dann kann dir noch so, dann kannst dir noch so gut stehen. Ja, steht mir das. So. Blick in die Ewigkeit. Na gut. So, heute ist das Thema Blick in die Ewigkeit. Ja. Hast du Fragen gefunden da drin? Ich hab's noch gar nicht gelesen. Was ist das für ein Geschichte? Also hast du gelesen? Ja, nur nicht alles. Nicht alles. Heute ist ja was los hier. Ich habe noch nicht gelesen. So bei der letzten Seite, ich bin noch nicht fertig. Ich habe es noch nicht gelesen. Es kann ja noch was kommen. Es ist langweilig. Ja, Ewigkeit ist lange. Ja. Könnte länger dauern. So, alle fertig? Fix? Fix los. Angefixt. Du siehst immer fertig aus hier. Er ist schon geboren. Was? Schon geboren. Er ist schon fertig geboren. Er ist schon mit Glatze zur Welt gekommen. Ne? Er nähert sich seinem Urzustand. Da gibt es viele Männer von. So, Fragen von heute Morgen? Alte Fragen wollen wir nicht. Aufgewärmte. Wo ist die Mikrowelle? Die was? Die ruhige Frage. Welche ruhige? Stille. Die du nicht hörst. Die ruhige Frage. Ruhiger. Noch ruhiger. Noch ruhiger. Ein Wort in 5 Minuten. Kann man nicht hören. Das ist nicht ruhig. Unausgesprochen. Das ist noch niemals ausgesprochen. Weil so sanft kann gar keiner sprechen, ne, Christa? Nur Christa. Gut, das ist eigentlich, wenn man wie ein Fragezeichen aussieht. Muss man nichts mehr sagen. Ja, Johannes, hast du irgendwas von den Yoga-Faschisten noch? Das ist schon, hab ich schon seit einem halben Jahr nicht mehr angeguckt. Hast du schon abgehakt? Nein, das ist hier einfach. Standby. Es liegt da rum und wartet auf deine Zuwendung. Ja. Er hat für Monate, Nächte Nächte lang. Nächte lang gearbeitet. Komma korrigiert. Für ein E-Book zu machen. Jetzt ist alles fertig, aber... Aber ja, dann aber reicht ja auch. Bleibt im man muss ja nichts damit machen. Ja. Das, ist das, das ist das Beste, das nennt man Meditation. Komma-Meditation. Da hat hier irgend so ein Idiot wirklich also tausende von Kommas... Falsch gesetzt. Nur gestreut, wie mit der Streudose. So Pfeffermühle. Über den ganzen Text. Ne? Also. Na Komma. Ja, Komma, ja, Komma, ja. Na Komma. Komma zum Punkt. Also, wenn einer mal ein Buch schreibt und möchte, dass die Kommas richtig gesetzt sind. Das mit der Freude. Und ihr, wenn, ihr Freude, wenn ihr ihm Freude machen sollt, macht er überall falsch. Dann ist er. Das ist die Freude jedes Deutschen, der kann sich aufregen. Aber ich habe mich nicht aufgeregt, ich habe es einfach gemacht. Hast dich doch gerade aufgeregt. Meinst du? Ja. Da hat so ein Trottel, wenn man. Wenn das aufregen muss, dann... Was? Die Füße zittern immer noch. Ja, oder na, die zittern ständig da die Füße, wenn das keine Erregung ist. Ne? Die Erregung in den Füßen. So, fertig. Yoga-Faschist, da haben wir auch. Ja, guck. Jetzt, Victoria sieht aus wie eine Frage. Ja, viele, aber auch nichts Wichtiges. So wie Lalit, so ein bisschen Chaos im Kopf. Ja. Oder wie jeder, der schon kam. Und Christa dazwischen. Warum ist Christa so ruhig? Wir haben das Chaos im Kopf und bei mir woanders ist es ruhig. Bei der ist ruhig. Ja, aber noch habe ich ja gut gearbeitet. Nicht gut genug. Es ist niemals gut passt genug. Passt ja nie, reicht ja nie. Wenn das das Ziel ist, reicht das Chaos nie, weil solange du noch Chaos erfährst, ist noch nicht genug Chaos. Das ist das Dumme. Da ist dann, also das, was man nicht sein kann, oder ein Phantom, das nicht weiß, ob es ist, weder ist oder nicht ist, das pointet in dieselbe Richtung oder ist was? Na, ein Phantom, ob das jetzt weiß oder nicht weiß, was es ist, das ist noch. Das ist ein relatives Nichtwissen. Die Natur des Wissens, da ist eine absolute Abwesenheit von einer Anwesenheit von Wissen oder Nichtwissen. Das ist nicht jetzt einer, der weiß oder nicht weiß. Ja, wenn du jetzt sagst, ich weiß weder, ob ich... Ich sage aber immer, ich weiß absolut nicht. Ich sage nicht, ich weiß, sondern da ist eine absolute Abwesenheit von einem, der weiß oder nicht weiß. Und in der Anwesenheit von einem, der nicht oder nicht weiß, bin ich das. Aber das, was ich bin, weiß absolut nicht, was es ist oder was es nicht ist. Also ich würde jetzt nicht persönlich jetzt mich definieren als einer, der nicht weiß oder weiß, was er ist. Weil dann wird es wieder relativ. Weil das ist ja was Neues. Also das, was ich bin oder war, bin und sein werde, wusste nie. Weder wusste es noch wusste es nicht, was immer man wissen könnte. Vor allen Dingen hat es sich selbst nie gekannt. Aber das Phantom hat sich ja mal gekannt und auf einmal hört es auf, sich zu kennen, oder? Dann ist schon eine neue Sache. Ja, das stimmt echt. Also wenn man eine Weile nicht kommt, man hört dann zwar zu Hause Talks, aber es ist was anderes. So wie die Fragen kommen dann nicht so hoch, aber hier kommt dann auf einmal alles. Hier kommt er doch auch wieder. Die Energie. Ja. Zu Hause ist sicher. Man hört sich an. Ja, dann ja, wer weiß. Keine Ahnung. Ja, davon habe ich genug. Ja, die meinen, also die Erklärung von vielen, die sagen, das sind die Spiegelneuronen, die dann in dem Moment, eben der ganze Körper spiegelt, nicht nur der hört beim Talk hören, sondern diesem Feld spiegelt sich nicht nur die Neuronen, sondern der ganze Körper ist in dieser Frequenz. Und dann kommen schon, dann lösen sich schon meistens in dieser Angstfreiheit von der Frequenz, wo diese Angstlosigkeit ist, dann lösen sich auch im Körper dann bestimmte, das nennt man dann Fragen oder irgendwelche Energien, die sonst nicht zugelassen werden können. Weil da immer so die Angst sie irgendwo im Hintergrund hält. So wird das erklärt. Aber es ist auch nur eine Erklärung, wo wirklich keiner weiß, was funktioniert. Aber wenn man jetzt eine Erklärung finden wollte, dann könnte man darauf, weil diese Angstlosigkeit oder die Freiheit oder die Abwesenheit von, die lässt viel zu. Und diese Akzeptanz kann viel sein. Alles eigentlich. Und dann kommen meistens auch Sachen hoch, die normalerweise schön im Dunkeln sein, also unterdrückt werden. Auch Fragen oder Ängste. Wenn ich dafür es gemacht, und das meinte wahrscheinlich Ramanese gerade, dass diese Good Company ist, diese totale Sorglosigkeit oder Freiheit von Angst. Und da kann dann, aber ich weiß auch nicht. Also es kann auch therapeutisch wirken. Es ist eine absolute Therapie. Es ist eine Therapie, die keinen therapiert. Also die Rücksichtslosigkeit, die therapiert dich. Nicht irgendwie, dass man da wen heil machen will. Es zerstört sogar die Zerstörung. So. Darüber zu sprechen ist schon zu viel. Meistens lenke ich mit meinen Reden davon ab. Ja, ist verrückt. Wovon lenkst du? Von nix. Ja, ja. Guck, wie er da wieder wach wird. Die Füße, der große Zeh ist am Jingeln. Er tut immer so, als wenn er nicht zuhört und auf einmal springt er rein. Hängt da dumm rum und auf einmal. Er macht Vipassana-Übung im Liegen. Dabei ist er immer dann, wenn ich bei meinem Kaffee sitze, dann sagt er, ich bin total, mir ist der ganze Kopf ist verschwunden. Ja, ist er auch jetzt noch. Ist dabei. Und dann sagt er, fragt er solche Fragen. Ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Das ist der große Ding. Ich wundere mich, ne, weil du redest hier. Ich höre dir schon seit so vielen Jahren zu. Und heute Morgen habe ich gedacht, ich fühle mich wie ein Dreijähriger in einem Astrophysiker-Kongress. Bist du ja auch. Das kann ich verstehen. Jetzt kommen sie alle zusammen. Ja, ja, das kann ich verstehen. Heute Morgen habe ich ein bisschen über absolute Geschwindigkeit und wie sich Manifestationen. So, schon fühlen sie sich wie Bauklötze staunen. Ne? Ich verstehe nicht mal die Sätze, die du da sagst. Die was? Ich verstehe nicht mal die Sätze. Wenn du da irgendwo in der Mitte vom Satz bist, weiß ich schon nicht mehr den Anfang. Das ist alles nur. Ja, und was heißt das jetzt? Dass ich nicht in der Lage bin, dir einen vernünftigen Satz zu machen. Ist das jetzt mein Unvermögen oder dein? Ich frage mich nur, warum komme ich dann? Was? Und ich frage mich, warum komme ich dann überhaupt hierher? Ja, frag mich doch nicht. Und dann, deshalb frage ich dich, warum. Darum höre ich ja dieses Jahr auf. Ich bin großzügig und erlaube euch allen nicht mehr zu kommen. Ja. Damit er die Frage nicht mehr haben kann. Weil die Frage, die. Aber ich muss sagen, das ist nicht ein guter Grund. Was? Weil es gibt keine Frage mehr. Trotzdem, das bedeutet nicht, das ist nichts. Ich mache es nur wegen mir, weil ich mich, wenn keiner mehr was fragt, langweile ich mich. Dann gucke ich lieber Fernsehen. Ja. Nicht wegen dir. Ich weiß. Oder ihm da. Ja, das, der war gar nicht weiß, warum er kommt. Du hast gerade gesagt, es gibt keine Frage mehr, überall ich gehe, es gibt keine Frage mehr. Ja, bleibe ich zu Hause. Ja, aber das ist, es gibt keine Verbindung. Welche Verbindung? Ja, ich sehe keine Verbindung mehr. Das ist ich mache dann ich mache Fernkurse. Fernkurse mit Zertifikat. Macht Eckhart Tolle auch, da kannst du im Internet kannst du beitreten, bezahlst $500 Jahresabonnement und kannst dich einmal in der Woche einklinken. Ja, das machen irgendwas. Summerpan auch. Ja, die ganze Skype auf der Flucht Sessions. Ja. Aber ist egal, was die anderen. Jetzt kommt Gouvernante hier. Was die anderen Kinder machen, das zählt nicht. Du machst hier was. Das ist nicht scheißegal, was sie machen. Ich will nicht danken. Guck mal, wie sie hier schaukeln. Das, dieses Pärchen auf der Peitsche hier. Die sagen dir schon, wo es lang geht. Weil ich weiß gar nichts. Nee, 12 Jahre sind genau genug. Ne, Anfang München war. Und 13 Jahre sind es jetzt. Nee, 12. 12? Genau 12. War es nicht 2000? Nee, 2001. Am Chiemsee. Da fing der Scheiß an. Habe ich auch, ich dachte auch 2000. Ja. Aber dann habe ich geguckt, da hat mir Holger noch die Einladung vom Chiemsee, das war 2001. Ich dachte, ja, guck an. Ja. Schlangenjahr zum Schlangenjahr. Ja. Von einem Schlangenjahr zum anderen. Schlangenjahr. Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach so. Jede Erklärung ist in die Hose gemacht. Ich weiß nur, wenn es sich gut anfühlt und es kommt einfach, ist es richtig. Ich muss gar nicht wissen, warum. Ja, aber manchmal hast du Durchfall, da kommt es auch einfach. Ja, das ist ja gut dann. Den habe ich ja ständig. Verbalen Durchfall. Weil wenn du das erst rausdrücken musst, das, was da kommt, dann ist es wirklich, dann bleibe ich gleich zu Hause. So, wo waren wir? Wir sind da, er hat da bei der Hälfte Satz kriegt er schon die Krise und ich bin hier am ohne Krise. Ich drümmel einfach weg. So, jetzt aber andere Fragen. Ganz kurze Sätze. Dafür, dass er nicht weiß, warum er hier ist, hat er ganz schöne Kommentare. Naja, du bist echt ein Hüpfer. Kurzer Satz. Er will sich absetzen. So, gut. Irgendwas noch von Ramana? Nö. Die Frau im Türkis oder Grün. Von Jesus oder Adam und Eva. Auch nix. Das ist zu warm schon, so viel Sonne. Ja, noch von Freiburg was. Faulheit. Ja. Das Doktor, ich habe Probleme mit der Faulheit. Weil du faul bist oder weil? Nein, weil ich dahin faule, weil ich zu viel Faulheit habe. Die Faulheit ist ist das Schöne, weil in der Faulheit ist es dir sogar egal, ob du faulst oder nicht faulst. Aber danach nicht mehr. Da gibt es keinen danach. Na, es gibt in Upanishaden sogar, dass ein Jani, die Beschreibung eines Janis wäre der the laziest of the laziest, also der faulste der Faulen, wäre das, was Wissen ist. Also der ist sogar zu faul zum Faulsein, oder? Da ist die wahre Faulheit. Nämlich da, wo nie etwas passiert, wo nie etwas rauskommt, wo nie etwas hingeht, wo es kein Vorher, kein Nachher gibt, wo nichts zu verarbeiten geht, alles das, diese Faulheit. Das wäre die Natur von Sein. die nie etwas tut oder nicht tut. Also in Bombay wurden sie dann Non-Doership, diese absolute, das nennen. Aber natürlich, wenn man jetzt einer der ist, der hier ein Täter ist oder so, oder, und dann Angst hat, was nach danach kommt oder so. Ja, aber man ist zunächst automatisch ein Täter. Ist, ja, eigentlich ist die Täterschaft oft eingepflanzt vom dritten Lebensjahr oder so. Davor gibt es den Täter nicht. Also es ist nicht irgendwas, es musste schon ganz schön an dir gearbeitet werden, damit du zum Täter wirst. Also es war nicht immer da. Es ist irgendein neues Konzept, was so aufgepropft ist auf etwas. Also wenn man auf was etwas, einen Baum, der gar nicht weiß, was er ist, was draufpropft und dann kommt so ein artifizielles Ding daraus, so ein Früchtchen. Nee, es ist... Da mussten die schon ganz schön in dich reinhauen, dass es dein, dass du denkst, dass es dein Körper ist. Du musst dich schon ganz schön da hinten rausziehen, dass du da vorne denkst, du bist hier, das ist Ding. Darum sind alle verliebt in die Babys. Da schauen sie in die Unschuld. Da schauen sie in etwas, was ein Kind ist, aber gar nicht weiß, dass es ein Kind ist. Das wäre die Natur wieder von Sein, die gar nicht weiß, ob sie ist oder nicht ist. Das ist dieses, werdet wie die Kinder von Jesus da. Also ein Baby weiß nicht, dass es ein Baby ist. Und du wurdest ein Baby, das kann dich anscheißen, das kann dich anspucken, du würdest es nie übel nehmen. Dass es irgendwas mit dir gemacht hat. Und wenn du das Baby wickelst, das stinkt auch nicht. Ach Gott, hat er wieder voll gemacht. Und das stinkt höllisch, aber es ist richtig, es stinkt nicht. Weil der Stinker fehlt. Dann ist einfach, okay, scheiße, jeder macht, die Mutter macht Ding und der Vater auch, muss auch ran. Und das feuchte Tuch hinterher. Es ist echt eine... Aber wenn das Gleiche, die gleiche Scheiße aus einem größeren Arsch rauskommt, du würdest dich umdrehen und weglaufen ungefähr. Das können dann nur, musst du noch Krankenschwester werden, damit du übst, da wieder ranzugehen. Ach Gott. Also was tun? Faulheit. Ja, aber trotzdem kommt ja aus dieser Faulheit irgendwann, dass ich bin, was die Suche nach Erkenntnis. Ja, weil das kommt nicht daraus, das ist, es verwirklicht sich als das, aber es kommt ja nicht daraus. Es entsteht ja nicht aus etwas. Es ist ein Aspekt davon, auch nicht. Nee, es ist, wenn überhaupt, ist alles Wirklichkeit, aber hier und jetzt ist die Wirklichkeit, die sich so zeigt, wie sie sich gerade hier zeigt. Das heißt aber nicht, dass sie etwas entstehen lassen hat. Da ist also nicht aus etwas anderes gekommen. Also die Natur dieses Momentes ist die Wirklichkeit. Die zeigt sich als dieser Moment, aber sie ist deshalb nicht von irgendwo gekommen. Die Wirklichkeit zeigt sich immer anders, aber deshalb entsteht nichts. Und es vergeht nichts. Also es kommt nicht von etwas, und da wird etwas kreiert und dann wird etwas kreiert und wieder zerstört. Nein, es wird nie etwas kreiert und noch nichts zerstört, weil die Wirklichkeit wandelt sich immer nur zum nächsten Moment. Ja, das ist, ich sehe gerade, ich kann da nur so linear denken. Ja, ja. Das ist das eine und aus dem kommt das und da ist diese Faulheit. Das ist Bauklötze. Ja. Das ist so, aus einer Quelle kommt dann etwas raus, da strömt was und dann wird was kreiert. Da ist ein Schöpfer, der schöpft dann das Ganze. Aber das ist alles... ja, möchte gern. Dann möchte man selbst, weil man selbst in der Idee ist, man tut etwas, dann hat natürlich auch der Schöpfer Gott etwas getan. Das ist der höhere Tour und ich bin der kleinere Tour. Hier, Tour. Tut, tut. Tut, tut. Tut euch Amon. Kommt immer durch. Nee, aber eigentlich gibt es nur die Wirklichkeit, die sich ständig wandelnd ist, aber doch beim Wandeln nicht wandelt und beim... Da gibt es eine Idee von Entstehen, aber da ist nie etwas entstanden. Und sie kennt sich auch nicht, die Wirklichkeit. Nein, sie kennt sich nur absolut, aber nie relativ. Sie ist das Kennen an sich, sie ist das nominale Kennen, sie ist die nominale Schönheit, sie ist die nominale Wahrheit, sie ist das nominale was immer, aber sie wird sich nie als das kennen. Weil Kennen bedeutet zwei. Also nie relativ. Also da wird es nie einen Wissenden geben, der das Wissen weiß. Das Wissen kennt keinen Wissenden. Und doch zeigt sich das Wissen als Wissender. als Wissen und Gewusstes. Aber deshalb entsteht da nichts. Also der Wissende ist schon... Deswegen sollte man lieber irgendwas persönlich nehmen. Aber nicht persönlich nehmen ist auch schon wieder zu viel. Weil da musst du dich ganz schön anstrengen, nicht persönlich zu nehmen. Es ist viel natürlicher, es einfach persönlich zu nehmen, aber wen kümmert's? Also du sorgst dich aber... Ja, in der absoluten ja. Weise persönlich an. Ja, du nimmst es absolut persönlich, weil du es bist. Mhm. Und nicht jetzt relativ persönlich oder nicht persönlich. Das ist die absolute Persona, bist du, wie der absolute Mensch bei Jesus. Der wahre Mensch ist der absolute Mensch. Das, was sein ist. Das Sein, was ich als Mensch erfährt, aber nicht der Mensch ist. Also es zeigt sich als Mensch, aber ist nicht der Mensch. Das wäre der absolute Mensch. Mhm. Der nie geborene und nie sterbende. Aber die Wirklichkeit. Du hast mal, wenn ich dich also richtig verstanden habe, gesagt, dass sie sich auch im Nichtsein erfährt. Es zeigt sich auch im Nichtsein. Es zeigt sich auch im Nichtsein. Es ist, sowas, es ist die Natur von Nichtsein, es ist die Natur von Sein. Aber es ist weder das Sein noch das Nichtsein. Weil Sein ist schon relativ zum Nichtsein. Mhm. Also sie ist immer das, was das Sein ist und auch das Nichtsein ist. Also sie muss auch nicht sein, um zu sein. Mhm. Sie hat keine Bedingung von Sein, um zu sein. Das wäre absolutes Sein. Also die Wahrheit muss nicht Wahrheit sein, um Wahrheit zu sein. Das Wissen muss nicht Wissen sein, um Wissen zu sein. Das ist nicht für den kleinen Intellekt, weil da leckt er weg. Da hat er so ein großes Leck, da fließt er von alleine weg. Weil da dieses Korn bricht er nicht. Für ihn muss Sein sein. Oder nicht sein, dann ist nicht sein. Aber dass es weder noch ist, da ist nichts mehr zu kalkulieren, da ist kein Zählen mehr. Ja, das stimmt. Ich kann mich noch erinnern, als Kind, manchmal so als 5-, 6-Jähriger, habe ich mir schon Gedanken gemacht, das könnte ja auch sein, dass nichts ist. Ne? Woher kommt das, ne? dass etwas ist überhaupt? Ja? Wie kann da überhaupt was sein? Dass man das annehmen kann, ja? Dieses Sein, ja. Und es war wie so ein Strudel und ich habe da nie eine Antwort gefunden. Ja? Also schon als Kind dachte ich, das geht. Das lässt dich jetzt hier noch sitzen. Ja, genau. Also. Der Strudel, den du nie gegessen hast. Mhm. Den Kuchen wollen wir jetzt endlich mal einen Tisch kriegen. Kaffee und Kuchen. Der Strudel. Ja. Hier, diese Sehnsucht also nach Wissen hört auch nicht auf. Da ist immer etwas, was einen noch puzzelt. Was ist das? Muss auch nicht aufhören. Nö, nee, warum? Also ist doch Spaß. Das ist wie meditieren, das ist ja nicht, dass man da ein Resultat braucht. Es ist einfach nur der Spaß am Puzzeln. Der Spaß am... Ja, ich habe mich da auch schon irgendwie schon mit dem Gedanken jetzt mittlerweile also angefreundet, dass eigentlich dieses Fragen und so weiter, dass es nie einen Punkt geben wird, wo ich dann sagen kann, so, das war's jetzt weiß ich es und jetzt habe ich es erreicht und so weiter. Man kann es sagen, aber machen ja einige. Ja, klar, aber... Also geht ja, bloß ob das dann eben auf Dauer so hält, weiß keiner. Keine Ahnung, ich glaube, die behaupten, es gibt Leute, die behaupten es, ne? Die sagen, sie haben es irgendwie, sind erleuchtet. Und die haben jetzt ihre wahre Natur realisiert und jetzt ist keiner mehr da. Mhm. Aber sie haben ihre wahre Natur realisiert, aber ist keiner. Ich finde es immer gut. Keiner hat sich realisiert. Ja, ist vielleicht so. Ist ja, ist alles vielleicht. Ja, keiner. Ist alles zweifelhaft, ist alles vielleicht. Einer ist zweifelhaft und keiner ist genauso zweifelhaft. Hört der Zweifel jemals auf? Nein, weil du erfährst dich in zwei. Du erfährst dich immer in zwei, in Erfahrenen und was du erfährst. Es gibt keine andere Möglichkeit. Da sind immer zwei. Im subtilsten Gewahrsein sind zwei. Immer zwei. Also du erfährst dich immer dual. obwohl du gar nicht weißt, ob du bist oder nicht bist. Aber wenn Erfahrung ist, ist dual. Ja, also die Basiserfahrung, die man eigentlich haben kann, ist ja im Grunde, es ist oder ich bin. Das ist schon zwei. Wer erfährt denn die Basiserfahrung? Da muss ja zwei sein. Einer, der die erfährt, sich als das erfährt. Und also auch die Basis ist schon falsch. Das ist Ramana. Die Basis wäre der Ich, diese Ich-Gedanke. Die erste Basis, was auch immer. Da ist die Basis, da fängt der Ding an, die Rakete abzugehen. Also es fängt, alles was anfängt, alles was überhaupt definierbar ist, ist falsch. Egal wie. Ich kann da nichts zu sagen, zu, ob man sich als Einheit erfahren kann oder nicht. Man kann, aber die Einheit ist genauso falsch wie die Zweiheit. Mhm. Weil alles, was du erfahren kannst, hat eben auch was anderes als Gegenteil. Mhm. Also da, wo Dasein ist, ist auch Nicht-Dasein. Da, wo Gewahrsein ist, auch Nicht-Gewahrsein. Da, wo immer das Zweite, immer polar. Da, wo Realisation ist, ist auch Nicht-Realisation. Alles zu spät. Da, wo wo Wirklichkeit ist, gibt es auch Nicht-Wirklichkeit. Also würdest du sagen, dass sobald Gewahrsein da ist, ist auch dieser Ich-Gedanke da? Das ist schon der Ich-Gedanke. Das ist Gewahrsein ist schon der Ich-Gedanke. Das ist die Wurzel von dem Ganzen. Da ist schon das subtilste Ich. Also aus dem absoluten, abwesenden Ich. Ist ein anwesendes Ich. Das anwesende Ich ist die Wurzel von allem. Ich bin und ich bin Universum. Da fängt der Schöpfer Gott an. Im Gewahrsein. Der kreierende Geist. Aber vor dem Kreierenden ist das, was der Parabrahma, also der den Träumer träumt. Also der erste Traumerfahrung ist Gewahrsein. Das ist genau da, wo ich ihn angesetzt habe, ne? Da dieser Parabrahman, und dann fängt mein linearer Gedanke an, aus diesem Parabrahman. Ja, aus, ja, das ist schon der Fehler. Ausgeblich. Die Potentialität von Sein ist Parabrahman. Das totale, absolute Potentialität von was immer ist und nicht ist. Und da kommt nichts raus. Es träumt sich als was auch immer, aber beim Träumen entsteht nichts. Weil es im Potenzial ja schon da war. Ist es dann, wenn es geträumt wird, erfahren wird, ja nicht entstanden, sondern es wird nur erfahren, was als Potenzial schon da ist. Darum gibt es beim Kreieren keine Kreation. Es ist alles schon da. Es ist jetzt und immer da. Ob es jetzt im Potenzial ist oder in der Verwirklichung, ist irrelevant. Es ist nichts Neues unter der Sonne, das ist der ganze Hinweis, es gibt nichts Neues. Es ist jetzt und immer da, was immer ist, ist jetzt und immer da. Da gibt es nicht von da nach da. Oder der hat angefangen zu träumen. Der hat nie angefangen zu träumen. Weil der Anfang vom Traum war im Potenzial auch schon da. Also es hat beim Anfang gar keinen Anfang gegeben, weil ist dann nicht irgendwas dazugekommen. Es ist alles schon vollkommen perfekt, absolut im Potenzial vorhanden. In der Absolutheit von Sein. Und das ist einfach hier die Verwirklichung, in seiner absoluten Verwirklichung, die schon längst da war, bevor jetzt dieser Moment ist, war er schon. Vollkommen perfekt da. Das kann der Kleine... Kann er nicht, nee. Muss er auch nicht. Ja. Da meinte ich, wenn ich beim halben Satz, dann ist er schon wieder weg. Aber dann fange ich ja erst an. Nach einem halben Satz. Für mich ist das weiß ich auch nicht, warum das kommt. Das ist nicht mein Verdienst. Das rollt sich einfach weg und das ist einfach so klitzeklar. Für mich ist es eigentlich unmöglich, dass ich überhaupt verstehe, dass es einer nicht verstehen kann. Das ist für mich Wunder, ist ein Wunder, dass man das nicht versteht. Ja, das ist ja irgendwie das Faszinierende mit dir auch dann immer wieder mal zu sehen, mit welcher Absolutheit und auch mit welcher Offensichtlichkeit du immer darüber redest, ja, und ich zerbreche mir den Kopf und für dich scheint es immer wieder so offensichtlich. Ja, es ist mehr, das ist, was ich bin, das ist mehr als offensichtlich, das ist die Natur, die ich bin. Und es ist für mich ein Wunder, dass das einer nicht versteht. Von natürlich versteht, das ist ein natürliches Verstehen da. Aber es ist nicht, dass ich da mich als besonders empfinde. Mich wundert es eigentlich, dass nicht jeder so ist. Ihr müsst euch schon ganz schön anstrengen, nicht so zu sein. Und wenn ich sage, seid faul, dann ist es ganz natürlich. Da weise ich drauf hin. Weil in der Faulheit ist alles da. Der neue Moment ist nicht durch dich kreiert worden, der ist schon längst da. Das ist eine Anstrengungslosigkeit von Worten, die fließen einfach aus der, bei euch natürlich blockiert. Natürlich Fluss, natürlich Block. Das ist auch schon da. Kann man auch nicht. Faulheit muss auch natürlich sein, weil wenn ich versuche, faul zu sein, dann strengst du dich ja tödlich an. Es ist sofort komisch. Ja, das unterschreibe ich, klar, Rakesh. Du bist der anstrengendste Faule, den ich kenne. Ja, nehme ich auch so. Angestrengt faul. Ja, das geht nicht. Nee, ist völlig jedes, klar, jeder ist Wunsch danach blockiert. Ja. Aber ich habe gerade in das Nisargadatta-Buch von Kevin reingeguckt. Da habe ich genau die gleichen Sätze gerade gelesen von deiner Aussage, was du eben zu Palaya gemacht hast, dass du es nicht verstehen kannst, dass wir damit Probleme haben. Das habe ich damals schon gesagt. Ja. Ich fühle es wirklich so, als wenn ich nicht sage, das ist für mich kein ein Ramana, das ist nichts Fremdes für mich. Es ist so, als wenn ich spreche. Wenn ich die lese, ist es so, als wenn ich mich höre. Das ist keine. Ja, wenn ich jetzt hier sitze und dir zuhöre, habe ich auch hundertprozentig dieses Gefühl, dass es für dich so ist. Aber für dich, oder? Weißt du, so, das ist dein Wehren dagegen. Das jetzt, weil du es für mich hier darauf platzierst, auf den hier, kannst du dich jetzt in deinem kleinen Prakash zurückziehen. Das ist schöne Technik, hast du gerade so richtig schön dargelegt, wie du dich in dein Prakash, in deine kleine Burg Prakash da wieder zurückziehst, damit es eben nicht, weil du denkst noch, du hast was zu verlieren mit Prakash. Ja, naja, das ist so. Deine kleine Liebe zu Prakash ist noch sehr besitzend. Und du hast Angst, wenn das eben so frei Dings wäre, dann würde Prakash nicht mehr existieren können und müsste möglicherweise verschwinden. Da hast du eine höllische Angst vor. Und ich sitze hier und frage mich, wo hat der Junge überhaupt Angst vor? Prakash kann doch bleiben für immer, wen kümmert das? Da muss doch keiner für gehen. Hier sitzt der Karl genauso, ein absoluter Karl. Der Arschloch kann doch bleiben. Der braucht doch keiner, dass der geht. Das ist meine ganze Hinweise. Du kannst als das verbleiben, was du... Du denkst dir, irgendwas muss gehen dafür, damit du sagst, was für ein Wahnsinn! Ja, dann sage ich ihm, dann wäre ich jetzt wieder Jesus, fürchte dich nicht vor Prakash, der weg sein könnte. Du wusstest, dass nicht mehr da war, offensichtlich ist es unbewusst noch. Nein, jetzt machst du schon wieder einen Rückzieher. Schon wieder versuchst du zu erklären, warum du doof bist. Oder dumm bleiben möchtest. Vielleicht im Unbewussten noch oder irgendwo. Fummelst du dir wieder so einen kleinen Prakash zustände da. Da muss doch irgendwas noch im Untergrund unbewusst, und da bin ich bestimmt noch ängstlich und so, da muss ich aber noch durch vielleicht und das noch machen da. Du bist ein ganz schöner Trickser. So alt wie du bist. Ja, ich kenne dich. Ich kenne das Scheißbewusstsein. Trickst und trickst. Guck ihn an, wie er sich in sein kleines Schneckenhaus zurückzieht, wo er sich so eingerichtet hat in seine kleine Depression und sein kleines Ding und so. Ein bisschen, ich bin ja vielleicht so unbewusst noch ein bisschen im rechten Rippchen oder so, mache mich noch ein bisschen da, mache meine kleine Schnecke da oben drüber. Und da weiß ich, wo ich bin. Da weiß ich, was ich habe. Da geht es mir zwar nicht gut, aber ich weiß zumindest, was ich habe. Ne? So ist das. Ein bisschen leiden kann man ja. Bin ich ja dran gewöhnt. Das bestätigt zumindest, dass ich bin. Weil wenn das weg wäre, was mache ich denn dann? Was soll ich denn dann machen? Da fängt ja schon der Hyperventilator an dann. Da wird ja aber heiß. So viel kannst du gar nicht trinken, damit du dich wieder zurücksäufst. Ist so. Dieser kleine Angsthase in seiner Grube möchte lieber in der Grube bleiben und verschüttet, bevor er durch das Leben tanzen kann, weil er da denkt, vielleicht bin ich ja kein Hase mehr. Vielleicht gibt es auch noch Füchse oder so. Das glaubt mir auch keiner. Man nimmt dann auch Rücksicht auf seine Umgebung, weil man muss ja dann auch dafür stehen, dass man so ist. Weil wenn man so zurückgezogen, ein bisschen Ding und sagt, unbewusst, ja, Entschuldigung, ich war ein bisschen unbewusst, dann will ja keiner was von einem. Man hat ja Angst, dass Leute kommen und dann vielleicht an einen kratzen. Wenn man einfach, hier bin ich, scheiße, was wollt ihr überhaupt? Ich bin das Absolute. Da muss halt mal die Courage für haben, zu sagen, ich bin das Absolute. Der kleine Angstfurz, der macht dann in die Hose da Bett, wenn er. Wenn ich dann sage, ich bin das Absolute, dann muss ich das auch noch vielleicht beweisen. Dann will das noch einer sehen von mir. Habe ich wirklich diese Standkräftigkeit? Oder? Ist so. Und dann wundern sich bei mir, dass da einer sitzt und sagt einfach, ich bin der Arsch, der Absolute und Absoluter geht nicht mehr. Oh. Also ich höre daraus, man muss überhaupt keinen Müll loswerden, um das zu sein, was man eh ist. Und, ja, wofür überhaupt? Keine Taschen leer machen oder irgendwas, nichts. Mehr. Doch, du musst Eintritt zahlen. Du musst immer irgendwas. Irgendwas wird, das geht alles von allein. Das ging alles, es kam alles von allein, es geht alles von allein, es wird alles von allein gehen. Da musst du dich gar nicht drum kümmern, um den Scheiß. Du hast nichts zu verlieren hier und nichts zu gewinnen, das ist das Schöne. Aber diese kleine Angst, dass du was verlieren könntest. Dein kleines, oh Gott, mein kleines Persönchen, meine Maske, die dann vielleicht zerbricht. Was mache ich denn ohne Maske? Wenn ich nicht mal eine Ausrede habe, dass ich dumm bin. Dann muss ich einfach so dumm sein. Scheiße. Ich bin absolut doof. Wie oft sage ich das? Dass ich überhaupt hier sitze, ist die größte Dummheit, die man machen kann. Dass man morgens wach wird, ist Dummheit. Dumm, dümmer am dümmsten. Das ist meine Verwirklichung. Das meine ich auch so. Dass ich mich überhaupt kenne, also dass ich überhaupt eine Erfahrung von habe, was ich bin, das ist sau doof. Dümmer geht gar nicht. Und dann noch drüber reden müssen. Aber wenn ich schon drüber rede, dann will ich, wenn ich schon da denke, ein bisschen Spaß muss sein. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich bin wirklich, es wundert mich immer wieder, dass einer davor Angst haben kann. Das wundert mich auch. Ja. Und dann ist die Angst da und dann möchte sie die Angst auch noch erklären, wo sie herkommt, warum sie da ist und definieren. Und desto mehr du dagegen tust, desto mehr bestätigst du die Angst. Das ist so ein Scheiß. Du kannst nichts machen. Naja, wo waren wir? Beim Häschen in der Grube. Ja, aber manchmal ist der Zweifler ja stärker und manchmal schwächer, aber man kann es trotzdem nicht sagen. So ist deine scheiß Liebe ist zu stark. Die Liebe ist zu stark. Ja. Das Herz. Nicht das Herz. Das Herz ist die Stärke, aber der kleine Liebhaber da oben, der ein Herz hat. Der das Spiegelbild liebt. Der Angst hat um sein Geliebtes, dass er sein Geliebtes verlieren könnte. Was auch immer, sich selbst vielleicht. Diese Angsthase, diese Idee von artifiziellem Phantom, was ständig ängstlich in der Grube sitzt und immer ständig Uriah Heep. Immer der im Hintergrund und immer fummelt und immer tut. Kannst du dir erinnern, Charles Dickens? Ja. Der Typ, der ist ja echt der Kotzbrocken überhaupt. Ja, und das ist das Ego. Schießen geht ja auch nicht. Also, oder vielleicht schon, ne? Aber wir denken, es geht nicht. Ne? Du kannst es nur umbringen, indem du es einfach bist. Einfach, es geht doch gar nicht einfacher. Okay, einfach lassen. Nein, nicht lassen, gar nichts lassen. Sei einfach, was du bist. In der Absolutheit gibt es dich nicht als Relatives. Und dann hat es dich nie gegeben als Phantom. Wer will denn da was umbringen? Du bringst es absolut um, indem du es bist, was du bist. Das Einfachste überhaupt. Umbringen oder nicht umbringen, das ist schon wieder Vorsicht irgendwas. Sei, was du nicht sein kannst, indem bringst du die ganze Welt um. In einem Moment das ganze Universum ist verschwunden. Es gibt nur noch das, was du bist, indem du das bist. Da gibt es nur noch das. Da gibt es kein Gefummle mehr mit irgendwas, wo bin ich denn unbewusst noch in meinem Da oder irgendwas. Kenne dich, wie du dich im Tiefschlaf kennst. Sei das. Hier und jetzt. Wann sonst? Ich könnte euch alle treten, wenn ich so viel Kraft hätte. Ja, Theorie kann man irgendwie noch verstehen, aber in Praxis. Ne? Das ist gut. Wie soll der Plan das machen? Dann sagen wir, du hast gut reden. Oh Gott, oh Gott. Das kann man halt nicht praktizieren. Du willst es beherrschen. Du bist, der Liebhaber möchte sein Geliebtes beherrschen. Er möchte praktizieren. Er möchte die Liebe praktizieren. Er möchte in sich eindringen. Er möchte ganz in sich sein. Ah, und er möchte sich auch noch spüren, ganz in sich. Er möchte in seinem eigenen Uterus vergehen. Ah. Diese ganzen Wünsche nach sich kennen wollen und ganz in meinem Geliebten sein und das Universum durchdringen, durchschlingen, wie ein Phönix aus der Asche in die... Oh Gott, oh Gott. Ja, ich weiß, warum ihr hier praktiziert. Ja, ist langweilig. Nein, ist nicht langweilig. Es klingelt. Die Eier sind reif. Schon blau gekocht. Ja, ist verrückt, ne? Das hat Ramana gesagt, das Mysterium, dass das Selbst überhaupt eben nicht, was auch immer, dass da Angst aufgekommen ist, dass das eine Angst hat vor dem anderen, wo das Selbst angefangen hat, Angst vor dem Selbst zu haben. Es ist unbegreiflich. Aber es ist passiert, guck's dir an, überall. Ehrlich, ja? Wie konnte das? Und dann aus dieser Angst versucht, die Angst zu beherrschen. Also das zweite Selbst zu beherrschen, nur weil es Angst vor sich selbst hat. Es ist nicht, du kannst es nicht irgendwie, darum war das. Es ist einfach passiert, wie ein Unfall. Und was macht man jetzt? Alle umbringen? Wenn ich könnte, würde ich es machen. Wenn es was bringen würde, würde ich sofort anfangen, alle abzuholen. Kopf ab. Da würde ich Kali ohne Grenze. Nicht Spiel ohne Grenzen, Kali ohne Grenzen. Wenn es was bringen würde, wenn ich wirklich überzeugt wäre und also sehen würde, es würde was bringen, dann würden die Köpfe rollen bis zum Nimmerdasein. Bis es keinen mehr gibt. Wenn es jetzt einen geben würde, würde ich ihm sofort den Kopf abhauen. Das wäre ja das Problem. Erstmal muss es einen geben. Das hat es ja alles schon in der Mahabharata gegeben, hat ja auch nichts gebracht. Ne? Ja, das war der große Berater. Ja, jetzt. Was soll ich kleiner Berater hier machen? Kleiner Berater. Ja, Maha, groß. Maha-Berater. Ich bin ja nur der Anti-Krishna. Das war ja der Krishna, der Maha. Und der, wer ist das? Bhagavan. Wer sitzt da spät im Baggerloch? Das ist der Bhagavan, der Baggerloch. Bhagavan. Nee, wo waren wir beim soll nicht spucken? Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin absolut Christa, dann würdest du mich doch nur auslachen. Aber dann hättest du was mit mir gemacht. Das würde mich freuen. Ich würde einfach lachen. Gönn mir doch mal was, Christa. Hast du Angst, dass ich dich auslache? Wisst du, das habe ich gerade eben gesagt, dass er Angst hat, dass dann die Leute ihn auslachen. Weil er Angst hat, dass er nicht ernst genommen wird, weil er nicht mehr wichtig wäre. Weil wenn er nicht mehr ernsthaft und ernst genommen wird, dann wäre er nicht mehr Prakash. Guck hier, so ist das. Weil er noch Freunde hat, der Arsch. Geht's ihm schlecht. sitzt er da als Prakash, weil er Angst hat, ohne Freunde kann er nicht sein. Oder irgendwelche Anerkennung, Aufmerksamkeit. Was wäre dann ohne das? Das ist verrückt, ne? Du weißt, irgendwann sind sie alle weg, auch du bist weg, aber hast Angst, dass du weg bist. Jetzt schon. Und auch deine Freunde, die eh jetzt mit dem Alter alle wegklatschen, rund um dich rum. Peng, peng. Dies Jahr drei aus meiner Klasse. Peng. Die Einschläge kommen so nah. Ich liebe das. Man kommt ins richtige Alter. Alle, die man kennt, sterben von alleine. Das heißt, je älter du wirst, desto besser wird es eigentlich. Ja, kann ja nur besser werden. Aber nie gut genug. Das ist mit den Feinden genauso. Du musst dich gar nicht drum kümmern. Irgendwann ist er selber gestorben. Kannst dich jetzt schon freuen. Du bist auch bald tot. Wann? Ist doch egal, wann du stirbst. Du bist jetzt schon tot. Bist entschuldigt, sofort. Tote sind sofort entschuldigt. Das wird man bei Beerdigungen filmen. Jeder vergibt dem Toten sofort. Der kann der größte Scheißer und Arschloch gewesen sein. Naja, war ja, aber er ist ja jetzt tot. Asche drüber so, Erde drüber. Nichts mehr kommt. Und so ist das eigentlich mit euch hier. Seid ihr schon tot? Was habe ich euch zu vergeben? Wenn dann ein Toter sagt, ich bin das absolute Tote. Ich bin die absolute tote Hose. Ja, Christa. Aber ja. Du könntest es ja mal einfach so mal. Vielleicht ist ja. Mal einfach mal so sagen. So morgens, wenn du aufstehst, hallo, absolutes. Ja. Absolut! Die neue, nicht die Urschrei-Technik, sondern die. Ja, absolut! Scheiße. Hilft auch nichts, oder? Ach Gott, oh Gott. Aber könnte immer Spaß machen. So, Prakash, noch was aus der Mottenkiste. Na, das eine Buch heißt ja, ob du genug Courage hast, der was ist? Hopelessness, der Hoffnungslosigkeit zu begegnen. Das englische Wort ist gut. Ich vergesse es immer wieder. Was steht da? Audacity. Audacity, ja. Das ist ein super Wort. Mhm. Audacity. Auf Hopeless. He has the audacity. He has the audacity to declare that. Declaration. Garlands. Judy Garland. Ja, das ist halt eine, scheinbar im Bewusstsein, dass das Bewusstsein wirklich, wenn die Angst wegfällt, das ist wirklich ein Unfall. Ist nicht vorgesehen. Eigentlich das ganze Universum läuft durch Angst. Also Fear, die falsche False Evidence Appearing Real, das ist das ganze relative Leben. Das dringt sich, durchdringt alles. Es ist gar nicht vorgesehen, dass das mal wegfällt. Wenn das ist, dann ist es wirklich in spite, also trotz der ist das ja. Nicht wegen, was da vorne einer geübt hat oder damit verstanden hat oder so. Es ist immer trotzdem. Also es kann auch keiner sagen, ich war es, ich habe es wegen irgendetwas oder keine Chance. Das ist schon mal deutlich geworden. So. Also wenn ich jetzt wirklich überzeugt wäre, dass ihr was tun könntet und jetzt, dann hätte ich euch wirklich schon alle abgeknallt. Das kommt überzeugend drüber. Wenn ich nicht in die Hilflosigkeit schauen würde, in diese Hoffnungslosigkeit, die wirklich diese Allmacht, die da sitzt, aber keine Macht hat, an irgendetwas, oder dass es genau so sei, zu sein hat, wie es ist und nicht anders sein kann, egal wie. Ich glaube, dann hätte ich wirklich Maschinengewehr. Dann könnte ich auch nicht so lange hier sitzen und darüber reden, was Gott kann. Weil wenn ich wirklich erwarten würde, dass einer das versteht, was ich sage und dann wiederhole oder überhaupt dann in sich gehe und das, dann hätte ich echt ein großes Problem. Dann wäre ich schon fertig mit der Welt. Du würdest im Gefängnis sitzen. Du wirst im Gefängnis sitzen, weil ich würde immer als Christa losgehen. Und das machen. Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Ha. Jetzt kriegt sie Angst. Wenn sie morgen wach wird, hat sie ein Maschinengewehr unter dem Bett und greift das und weiß gar nicht warum. Dann geht sie vom Richter hin, der sagt, ich glaube, Karl hat das gemacht. Und man hat 20 Zeugen, die haben dich gesehen, das gemacht hast. Nein, ich weiß, Karl war das. Ich hätte das sowas nie gemacht. Gibt es viele, die das sagen, ne? Christa? Also wenn du morgen als Karl aufwachst und rumschießt, dann weiß ich Bescheid. Dann weißt du nicht Bescheid, aber das kümmert dann auch keinen. Zumindest sitzt dann Christa im Gefängnis. Aber es trifft immer den Richtigen. Das ist das Schöne. Es gibt keine Unschuldigen. Das meine ich wirklich so. Es gibt absolut keine Unschuldigen. Nie gegeben. Weder noch Unschuld schuldig. Du bist auf ewig verknackt, unschuldig, dich selbst zu realisieren. Hört sich gut an. Das ist der Divine Accident bei Buddha. Du hast keine Schuld, dass das Scheiß anfängt, aber auch unschuldig musst du dich erfahren. Es spielt gar keine Rolle, ob du schuldig oder unschuldig bist. Der nächste Scheiß wartet auf dich. Der nächste Schluck, der nächste was immer. Die nächste Christa. Gut, wo waren wir? Beim Lieben. Die Passion, die Leidenschaft mit dir selbst. Immer wieder gern genommen, ne? Okay. Irland, Holland, irgendwas, nichts. Der letzte deutsche Abend. Morgen kommt Frischfleisch. Dann haben wir June wieder. Und Louis kommt morgen. Das, also dann haben wir keine, nicht zu wenig Fragen. Wer weiß, vielleicht hat sich was geändert. Es gibt alles möglich. Plötzlich. Ist da morgen noch was Deutsch? Ja. Auf vielfach nicht verlangen. Weil ich will keinen im Santani sehen. Ich habe gehört, dass sonst würden sie alle zum Markt kommen morgen früh. Dann komme ich lieber hierher. Ich habe schon genug Neger vor meiner Tür. Zweimal die Woche. Ja, ich werde morgens von Krallauten geweckt. Ja. Die sprechen aus dem Senegal. Tambuktu. Ah, ja. Ich hab's verdient. Na, wenn du nicht zu den Negern gehst, kommen die Neger zu dir. Ja, ich wollte nie nach Südafrika, viele Einladungen da in Südafrika oder irgendwo, weil ich sage, ich gehe nicht zu den Negern. Ich hatte mal eine schwarze Freundin, das hat mir gereicht. Jetzt sind die Neger vor meiner Tür. Was? Wer weiß, du hast schon so viele Orte gesagt, wo du nicht hin wolltest. Also ich war, Kanarische Inseln gehören auch zu Afrika, aber das ist ja nicht, das ist ja Spanien. Ich wollte es auch nie nach Mallorca. Ägypten, ja, ich wollte. Du weißt, ich habe immer gesagt, der letzte Platz, wo ich mal leben würde, wäre Santani. Stimmt. Mallorca, aber Santani wäre wirklich der letzte Platz, wo ich mal leben würde. Möglicherweise ist es auch der letzte. Man soll echt aufpassen, was man sagt und wie man sagt. Das ist echt gefährlich. So, wenn du sagst, ich werde nie wieder eine Beziehung zu Ende bringen. Das ist schon hinüber. Ja, jetzt habe ich, jetzt davon. Ja, das ist auch nie wieder eine schwarze Freundin. Ja. Aber wenn du dann wirklich wenn du das sagst, um eine zu kriegen, dann das funktioniert aber auch nicht. Das Ding weiß schon was, wie du das meinst. Also kann man es doch manipulieren. Nee. Habe ich ja gerade gesagt, nein, du kannst nicht manipulieren. Du hast ja auch nur sagen, ich habe ja nur sagen können, das ist das Letzte, wo ich mal wohnen könnte, weil ich schon da gewohnt habe. Also weil ich jetzt da bin. Darum habe ich es ja, oder es hat ja eine, das eine führt ja unweigerlich zum anderen, aber dass ich jetzt da bin, darum musste ich es damals sagen. Also die Zukunft hat die Vergangenheit bestimmt. Und nicht umgekehrt. Du kannst das nicht trennen. Also die einzige Gewissheit, die jeder hier hat, auch als relatives Phantom, dass es irgendwann vorbei ist. Das ist das Einzige, was du sagen kannst. Also dieser Standpunkt wird irgendwann mal sich auflösen. Das ist das Einzige, was Gewissheit ist. Aber der Rest ist Banane. Außen gelb, innen weiß. Verstehe ich jetzt nicht. Banane? Ja, außen gelb, innen weiß. Banane. Ach, Banane. Ich habe banal verstanden. Hat er banal gesagt? Ich habe Banane gesagt. Das ist alles Banane. Und es gibt auch Negerküsse, das haben wir früher schon gesagt. Die sind innen braun und innen weiß. Und die heutigen Neger, die sind weißer als wir. Die haben mehr iPhone in der Tasche und. Guck mal, der amerikanische Präsident ist ein Arbeitsloser aus dem Senegal oder irgendwo. Was? Nee, der ist aus Afrika, die Urdinger. Kenia. Den kenne ich ja. Ab. Ja. Deutschland irgendwann. Und der ist echt weißer, als jeder Weiße sein kann, der Junge. Mann. Jetzt heute wieder, wir werden von ganz Amerika ausspioniert. Das ist halt der Hammer, ne? Also hör mal. Unglaublich, was hier Schmüttelstaat und alles. Ja. Man müsste alle erschießen, ne? Alle Amerikaner an die Wand. Wir googeln mal, wer Amerikaner ist und wird dann. Das ist der Vorteil, wenn man keine Nachrichten mehr hört oder sieht. Das ist, also ich finde das lustig. Ich reg mich ja gerne auf. Was ist jetzt der Vorteil, sich nicht aufzuregen? Hm? Aufregen macht Spaß. Also wenn ich mich aufrege, macht Spaß. Wenn ich es nicht gehört habe, ist auch gut. Aber da möchte ich jetzt keine Nachricht vermeiden. Da gucke ich rein. Ich gucke in die Hölle. In die Überschwemmung. Und freue mich. Die Sinnflut. Aber die Telefonspionage, die betrifft doch nur Amerikaner. Nee. Ach, wo träumst du denn nachts von? Ja. Überhaupt du, dein Skype, was du machst. Das geht direkt da. Ja. Das ist mir so schnurzegal. Es ist ja egal, ob dir das egal ist, aber wenn du sagst... Ja, ich glaube, dass die Mechanismen alle... Mechanismen, die haben überall Computer, da gibt es also Wörter, die pop und die da einhaken, wird es aufgenommen, ein Ding, und dann, es geht ruckzuck, muss nur Bombenstimmung sagen. Ja. Ich mache solche Sachen häufiger, dass ich irgendwie... Ja, mit deiner Gasmaske. Da wollte ich dir schon sagen, das kann in die Hose gehen. Ja, aber da hast du keine Angst, wa? Aber hier sitzen und bibbern. Dass dich keiner gern hat. Aber Gasmaske auf. Ja, Gasalarm. Die Welt geht unter. Wir sind ja fast schon am Abkratzen. Ne? Na, da habe ich auch noch die Texte dazu geschrieben. Dass in Bombay gerade wieder die Terroristen mit Gas angreifen. Ich sag dir, wenn du nächstes Mal nach Indien gehst, die kennen dich. Ja. Wenn du nächstes Mal vor dem Custom sitzt, stehst. Pass auf, ich werde ihn instruieren. Wer den Unsinn glaubt, der hat selber Schuld. Ich sag dir, nach den Toten, die es in Bombay gab, die glauben jeden Furz. Patriot Act, ich nenne es immer Idiot Act, der Idiotenakt. Packt euch Idioten. So viel Angst vor, also deine Kontrolle. Mhm. Und das ist genauso im Großen wie im Kleinen hier. Jeder versucht seine Angststruktur aufrechtzuerhalten und zu kontrollieren aus Angst. In seiner kleinen Tasche, was habe ich in der Tasche, was habe ich da, wer ruft mich an, was sagt der über mich, hat mein Freund mich vielleicht da verraten oder meine Freundin geht fremd oder irgendwie so. Überall fuchtelt die Angst rum. Verlust, Verlust, Verlust. Du hast immer Angst, was zu verlieren, was du gar nicht hast. Wahrscheinlich hast du am meisten Angst, dass du Angst verlierst. Was mache ich denn dann? Kümmern uns jetzt drum. So. Hilft auch nichts. Wir haben ja die Tage, haben sie gesagt, man muss in sich gehen, aber ich probiere es dann immer, aber kommt auch nichts daraus. Nur dunkel. Das war jetzt schon ganz schön lange. Was? Dass du in dich gehst. Ich habe mal 10 Minuten oder in München, da reden sie jetzt noch drüber, vor 6 Jahren. Du musst mal Riki hören, wenn sie über Marokko reden. Ja, eine Stunde. Für sie waren das anderthalb Stunden. Ja, für manche war es ein halber Tag. Unerträglich. Gefühlt. Hier, und sie musste anfangen über Narunacha. Sie hat es nicht ausgehalten. Da ist... War nicht mehr... Da! Was ist mit dem Arunachala? Ist das noch Weihnachten gemacht? Sie hat mich so aus der Stille gerissen. Das ist echt bescheuert. Wenn du einmal so, wenn du das machst, dann reden die jahrelang. Du bist sofort wieder im Ding. Darum rede ich lieber weiter. Weil wenn man nichts hat, wird es wirklich was Besonderes. Überhaupt wenn ich mal nichts sage. Gut. Ne? There was a one hour and something in Morocco stillness. Ah, yeah. And then you were, you remember. You broke the silence. Ja. Warum spitzt dich denn jetzt da alles so zu? Wo? Wirtschaft überall. Wer ist spitz? Warum werden die Wirtschaftsleute so spitz? Das ist Frage mich auch. Es geht doch jetzt wirklich alles so in eine Extremsituation. Ach, das hättest du schon vor 20 Jahren sagen können. Da war es noch besser. Ach Quatsch. Da war eine andere Krise. Mit Ende der 90er war die Asienkrise, dann war die Krise und dann war 87 war die Japan-Krise. Ja. Alles Bahn runter. Ständig waren Krisen und die Welt geht unter. Aber, nicht so krass, aber noch krasser wie jetzt. Was ist denn jetzt krass? Ja. Nur weil die davon reden, vom Finanzding oder so? So, nur damit sie neue paar Banken beim Gott gehen lassen, damit ein paar größere überbleiben. Das ist Krieg. Ist doch nichts Ernsthaftes. Hör mal auf, das ist so, als wenn du Glatze hast und denkst, dir fehlen die Haare. Ja, wie komme ich auf so einen Scheiß? Das kann man sich nicht ausdenken. Ja, und dann noch die Schweiz, ne? Der ja. Ort der Sicherheit. Ja. Der Stabilität, alles. Denkt man. Ja. Da sind nur die Löcher sind sicher. Im Käse. Der Rest nicht. Es stinkt aus jedem Loch im Moment. Da ist in der Schweiz ist echt Krise, das muss ich zugeben. Die haben so viel Angst jetzt in der Schweiz, dass das Geld alle abhaut. Jetzt müssen die Schweizer sogar für ihr Geld im Ausland was bezahlen und wollen. Mhm. Habe ich gerade gehört. Echt? Ja. Im Ausland. Schweizer, die in Österreich oder in Deutschland leben, werden jetzt zur Kasse gehen. Deine Kinder haben doch das Konto in der Schweiz. Nein, in Österreich. Prakash, du hast wieder nicht zugehört. Die Schweizer Banken sind überall. Die sind also in Österreich oder in Deutschland oder in der Schweiz. Wir saßen beide da. Hast du das gemerkt? Ja, ich bin halt ein bisschen begriffsstutzig. Wisst ihr, jetzt hat er wieder eine Entschuldigung. Da kommt er wieder. Der Unbewusste. Nee, es ist schon schön, ne? Was ist denn jetzt zugespitzt? Frag mich mal. Alles. Klimakatastrophe? Ja, alles. Wunderbar, ne? Endlich mal wieder was los. So viele Menschen. Die gab es auch vor 20 Jahren schon. Aber hör mal. Damals war es, also von mir gefühlt viel mehr. Heute merke ich gar nicht mehr. Also früher habe ich viel mehr gefühlt. Da war es viel spitzer. Das haben sie schon, als die ersten Eisenbahnen gefahren sind, haben sie schon gedacht, die Welt geht unter. Als Dings, es ist jedes immer, jeder Generation hat irgend sowas, wo jetzt ist alles vorbei und jetzt ist wirklich extremst überhaupt. Ist doch Wahnsinn. Und natürlich, wenn ich da bin, wenn es mich gibt, dann muss es das Extremste sein. Ne? Nicht, wenn ich weg bin, dann interessiert mich eh nicht mehr. Und jetzt, wenn ich da bin, da wird die neue Erde kommen. Da wird das Bewusstsein transformieren in einen neuen Zustand. Das menschliche Bewusstsein wird transmutieren in einen höheren Zustand von was? Gewahrsein. Wenn ich da bin, sonst nicht. Ne? Spitzt sich das jetzt auch zu? Im spirituellen, finanziellen, wirtschaftlichen, Klima, alles spitzt sich zu. Auf einen Tsunami. Mi wird genommen und sein bleibt übrig. Tsunami. Ja, man kann ja jetzt ja ein bisschen schüren. Bist du ein Eckhart Tolle-Fan? Nee. Nee? Das wäre ich dann aber gern. Weil dann hättest du eine neue Erde, die. Wenn die alte nicht mehr geht, nimm mal eine neue. Immer wieder gern. Wenn der alte Körper nicht, kriegen wir ein Ersatzteillager irgendwo in dem neuen. Ne? Ist doch im Moment die Mode. Das ist gerade. Die ganzen Mammuts von früher, die werden jetzt wieder hochgeputscht. Haben sie gerade wieder frisches Blut in. Da, wo Klimakatastrophe bringt auch was zutage. Da Eis schmilzt, Blut, frisches Blut, Mammuts können sie klonen. Demnächst haben wir wirklich. Und die haben den Sperma von Hitler gesammelt. Also, hast du den Eva Braun gefunden? Nein, es gibt echt Leute, die haben alles gesammelt von ihnen. Das war wirklich ein Sport. Mit Frauen oder irgendwas, oder Nägel oder Haare, ja, die Friseuse. Ja, ich stell dir vor, du, nächstes Jahr gibt es 10 neue Oschos. Das wäre eine, das würde mich mal interessieren. Kann es auch geben dann. 10 oder 100. Chevers, gib dich mal für 10 Frauen, begegnest dich irgendwo. Ja, aber gibt es auch so Gurus, die sagen, überall, wenn ich jemanden treffe, ich begegne mir selber. Das sagt man in Indien überall. Ja, ne? Da sagt man immer Namaste. Ja. Ich grüße das in dir, was ich bin. Mhm. Hört sich doch gut an. So abwegig. In Bayern sagt man halt Grüß Gott, da weiß man das ja auch. Das ist der gleiche Gruß. Ja, aber da denkt man ja irgendwie, da ist ein Gott, was in der ist. Nee, Grüß was. Gott. Man grüßt Gott. Ja, klar. Ach, die sind alle wie du da. Man denkt. So, Grüße. Grüße aus dem Sarai. Sinai? Sinai? Gut. Frankreich ist verloren. Nichts mehr Christliches? Nee. Die Nachmittagssitzung ist immer wohl der Hahn kräht. Kräht der Hahn dreimal auf dem Mist? Ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist. Weil morgen ist Neumond, da wird was sich ändern. Jetzt reden wir Deutsche. Scheiße. Danach gibt es dann. Wird's eng. Wieso eng? Englisch. Ach ja, eng. Ich dachte, es wird eng. So alles eng, das heißt, weil das Insel ist eng. Da ist nicht viel Platz auf dem Ding. Das ist England. Links und rechts Wasser, oben unten Wasser. Ne? Ja, da muss man sich vertragen. Oder die man nicht mag, muss man rausschmeißen. Ich glaube, die Franzosen. Ich habe eine Frage. Ja, Gott sei Dank. Bravo. Es treten ja immer wieder neue Leute auf, die etwas sagen. Also zum Beispiel 800 nach Christus Obaku, also ein Zen-Mann, wird gesagt, nichts suchen, an nichts festhalten und nichts denken. Ja, und dann sagt Jesus, selig sind die Armen im Geiste. Und, aber wir hören das, aber es nützt ja nichts. Weiß man ja nicht, vielleicht hat es einem was genutzt. Okay. Du weißt es ja nie. Es kann auch sein, dass die ganze Scheiße, die ich immer rede, die ganzen Worte, dass es bei einem Wort, bei irgendeinem so ein Schlüsselwort. Okay, gut. Und dann passt es genau in den, und auf einmal, in der Singe ist einmal pfft. Dann fällt es dir wie Schuppen von den irgendwo. Dann bist du nicht mehr ganz Fisch oder frisch und dann. Vorher denkst du, bist Fisch und hast gestunken, auf einmal bist du der Fischer. Ja, der Pasolini hat es sehr schön in diesem Film Matthäus-Evangelium gezeigt, wie die Jünger dazuhören und so diese Ratlosigkeit, wie sie ihm zuhören, das ist also ganz berührend auch, diese Szene. Sie verstehen ja nicht, was er sagt eigentlich. Ja, guck's dir an hier. Ich beobachte es an mir. Man kann es beobachten. Ich beobachte es ja auch nicht an mir selbst. Ja. Und die werden auch nicht jünger. Ja, aber weniger. Ich meine, du kannst erklären, dass sie jünger heißen, dass in der Gegenwärtigkeit des lebendigen Worts werden sie wieder zu Kindern, sie werden also jünger, weil indem sie in der Abwesenheit von einer Idee sich verlieren. Das wäre dann jünger werden. Also zurück zu da, wo du gar nicht weißt, was du bist. Das könnte man sagen. Also man redet denn in seine Kindhaftigkeit, in seine Abwesenheit. Wenn das möglich wäre, wäre es ja nicht schlecht. Aber ich bin mir nicht sicher, bin nicht ganz sicher. Aber ich probiere es halt. Im Zweifel probiere ich es lieber, bevor ich vorher mich festlege. Jetzt habe ich 12 Jahre lang 12 Jünger, 12 Dinge. Jetzt probiere ich dann mal still sein vielleicht. Mal gucken, ob das klappt. Ich meine, Nisargadatta sagt es ja auch. Der sagt ja, es kommen so viele Leute her, aber es versteht ihn niemand. Ja, ja, er hat sich genauso beschwert. Ja. Obama auch, der hat auch gejammert und hat gesagt, das ganze Problem entsteht, weil ihr immer wieder kommt und sucht. Hört doch auf damit. Also, das soll man nicht machen. Ja. Eine Beschäftigung. Ein Spiel. Ja, wenn ich wirklich erwarten würde, dass hier einer kommt, der das versteht, dann hätte ich, habe ich vorhin gesagt, dann hätte ich echt ein Problem. Ja. Also, wenn du mich wirklich fragst, geht mir das ja irgendwo, ob hier wirklich einer irgendwann mal kommt und versteht, was ich sage, ist es, ich habe, die Hoffnungslosigkeit ist absolut, sage ich dir. Ja, und ich freue mich eigentlich jeden Moment, dass es gar nicht nötig ist. Diese Notwendigkeit ist absolut nicht da. Wofür? Was würde daraus kommen, wenn es dann wirklich einen gibt, der es versteht? Was macht er mit dem Verstehen? Kann er eh nichts mit anfangen. Kartenbuch. Will doch keiner lesen. Nee, noch nicht mal selbst, weil wenn er es versteht, macht er gar nichts mehr. Ich habe es mal versucht, eine halbe Seite zu schreiben von Ding. Es ging nicht mehr. Ich habe mich umgedreht, weil wieder hin, habe alles wieder kaputt, habe wieder neu angefangen. Habe 2 Tage mal probiert, ein Buch an, also weil ich mal wollte, dass es wirklich mal ein Ding ist, was ich gesagt habe. Nicht irgendwas, die verstanden haben oder zusammengepuffelt haben. Keine Chance. Nach einmal umdrehen, alles wieder radiert, weg. Ein Computer ist immer gut, erase. Neu anfangen. Ich kam nicht über eine halbe Seite weg. Geht nicht. Sobald ich mich umdrehe und wieder hingucke, scheiße. Und wenn ich was so erzähle, ist mir das egal. Das ist wie, ich pfeife eh im Wind. Das ist dann einfach nur eine Unterhaltung. Aber wenn du was schreibst, dann denkst du, es muss ja irgendwas, muss ja irgend doch ein bisschen Substanz haben. Ne? Aber du findest keine Substanz in keinem Wort, in keinem Satz. Nichts hat genug Substanz, damit man stehen lassen kann. Hier im Gespräch kann ich immer alles gleich kaputt machen. Jetzt kann ich was sagen und im nächsten kann ich es wieder zerstören. Aber wenn du ein Buch geschrieben hast, es reicht schon, wenn sie sagen, in deinen Büchern steht, weil ich sage, was denn? Das ist mir schon zu viel. Aber warum nicht? Naja, Christa, was meinst du dazu? Ja, ich lese deine Bücher auch nicht. Ich höre lieber die Talks. Ja, dann sind wir schon 2, Christa. Aber ich höre auch nicht die Talks. Das einzige Buch, weil ich wirklich mal zur Hälfte, zumindest ist das letzte. Da musste ich ständig irgendwas klarifizieren für den Übersetzer da. Das reicht auch jetzt. Ne? Also ja. Mal gut, dass ich Französisch nicht beherrsche. Aber sobald das musst du in die Form bringen, wie kannst du nur falsch werden? Ja, ich habe ja keine Angst vor dem Falschen. Ja, natürlich. Das wäre nicht der Punkt. Falsch ist eher das. Aber finde ich ja gut, dass alles falsch ist. Aber meine Faulheit ist dann schon weil rettet mich vor vielen, würde ich mal sagen. Ich lese das jetzt immer in letzter Zeit auf dem Klo, danach spüle ich es weg. Das macht Spaß. Du spülst es weg? Nein, ich spüle es einfach weg. Ja, ich lese es und ich habe danach sowieso vergessen. Ja, das ist gut. Aber macht Spaß. Es gibt eine DVD, die heißt Advaita à la Toilette. Vom Bliss-Video. Das ist gut, da habe ich nur über Fäkalien und wie die Toilette, Flasch und Ding. Erleuchtung ist, als wenn einer gerade mal den Griff gefunden hat und sehen, aber dann hinterher wieder die Schüssel voll kriegt, weil die Scheiße einmal weg war, aber dann die Leere wieder füllt. In der Art immer wieder. Gerade aus Zufall hat er mal den, oder es hat gezogen, dann guckt er, oh, ist keiner da. Da war doch was. Muss ich mir in der Richtung. Ja, Schweiz, spitzen wir uns wieder zu, wa? Wie ein Bleistift. Pflege, du spielst mit deinem Leben. Ja, Kevin. Ja, was hat Nita gesagt? Es gibt unter einer Million gibt es einer, der eine kleine Ahnung hat, aber nur unter einer Milliarde gibt es einen, der aus der kleinen Ahnung, und da, von den fünf dann ist vielleicht keiner dabei, der schafft. In seiner Zeit. Also ich würde sagen, es hat noch nie einer geschafft. Weder noch. Einer wäre zu viel und keiner ist zu wenig. Dann gibt es solche Meister, die sagen, dass du überhaupt dich darauf gerichtet hast und nach dir suchst, ist ja schon, dafür musstest du ja schon 100 Leben hinter dir haben, damit du jetzt die Richtung gewechselt hast. Das nennt man Inner Direction. Erst hast du eine äußere und dann eine innere Direction. Hunderte Leben. Kinder sind da am besten, oder? Die was? Die Inder sind da am besten drin, in der inneren Direction. Nein, ja, die leben halt einfach. Was leben die? Ja, was gesagt kommt. Wer? Die Kinder. Die Kinder? Wo? Im Überall. Hast du schon mal ein Kind erlebt, das lebt, was es lebt? Oder lebt es nur die Eltern? Später dann. Wie später? Wird. Auch weil das Baby hat schon die gleiche Nase. Was spielt da schon, Heinrich? Ist das schon vollkommen da, das Potenzial des Kindes, in seiner das ganzen Anlage? Nicht, ne? Was? Das weiß ich noch nicht. Das spielt doch gar keine Rolle. Weißt du denn jetzt was? Nein. Ja, wie? Also bist du jetzt nicht anders als ein Baby? Es lebt sich einfach aus, das Potenzial, was als Baby schon vollkommen da ist. Da ist der Kreis schon längst vorhanden da. Und alle seine Geschichten sind schon im Baby da. Ach Quatsch, jetzt machst du wieder esoterische Kindergartenphilosophie hier. Also jetzt spitzt aber wirklich was so hier. Jetzt machst du wieder eine schönere Zustand eines Babys. Also idealisierst wieder irgendetwas. Ne? Oder nicht? Scheinbar. Nicht scheinbar. Da werde ich aber böse. Ich und mein Baby. Geh doch hin. Haben wir früher mal gesagt. Geh doch rüber. Oh, keine Ahnung. Wenn es dir hier nicht gefällt. Kann man gar nicht mehr sagen, ne? Scheiße. Das heißt in der DDR. Dann geh doch rein. In den Kindergarten. Bin ich ja schon. Wie bist du schon? Überall. Bist du Kindergärtnerin? Nee. Du wärst doch Kindergärtnerin, wenn du den erleuchteten Kindern so nah sein möchtest. Ich sag nicht, was die erleuchtet sind. Du hast gerade gesagt, die sind frei lebend, die wissen gar nicht, was sie tun. Das ist doch die Idee von erleuchtet sein. Ah, meine nicht. Wie deine nicht? Was ist denn deine Idee? Ja, das wollen wir sagen. Wissen. Die erleuchten. Ach, deine Idee, dass es keine Erleuchtung gibt. Wie, nicht mehr? Was war denn vorher deine Idee von Erleuchtung? Ja, vorher habe ich gedacht, dass es das gibt. Ja, und was war das? Du hast doch irgendetwas einen Namen gegeben, was Erleuchtung ist. Was war denn deine Vorstellung, was das ist? Ja, dass man alles so nehmen kann, wie es ist, ohne. Das machst du doch sowieso. Versuch mal etwas zu nehmen, wie es nicht ist. Nein, ohne das ändern zu wollen. Einfach, dass man das so hinnimmt. Ja, aber das ist doch, gehört doch dazu. Ja, das verstehst du jetzt wieder nicht. Ich komme jetzt nicht mehr da. Ja, also wirklich, alles so nehmen, wie es ist. Nein, du hast ja gesagt, immer. Also auch die Akzeptanz, so nehmen, wie sie ist. Das hört, das schließt ja alles ein, dann, ne, was sie auch das ändern wollen. Alles so nehmen, wie es ist. Ne? Ist es jetzt nicht schon so? Versuch es mal wirklich so zu nehmen, wie es nicht ist. Das ist ja immer zu verändern. Das gehört doch dazu, zu nehmen, wie es ist. Weil das ist ja auch schon da, der Versuch des Änderns. Den nimmst du, wie er ist. Und ich frage dich, versuch mal es zu nehmen, wie es nicht ist. Da knackt ihr klar, da ist doch die Brücke nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ja, was man immer im Mund nimmt und weiß gar nicht, was man damit sagt. Ja? Eine Vorstellung. Wiederholt immer nur irgendwelche Sätze, also das ist, die schon längst von irgendwo gestanden und dann eingetrichtert werden. Und man nimmt das dann einfach so hin. Ne? Man ist so ein kleiner Papagei, der alles wiederholt. Papageilo. Papa war geil, ich bin das Resultat. Wo kommst du denn her? Na, ich bin ein. Meine Ahnen waren Papagenos. Das ging nicht. Ja, siehst du, haben wir es wieder. Sind alle erleuchtet, guck sie an, die nehmen alles, wie es ist. Weil hat noch keiner geschafft, es so zu nehmen, wie es nicht ist. Jeder strengt sich an. Aber könnte es denn anders sein hier? Habe ich doch gerade gesagt, jeder nimmt es, wie es ist. Aber du versuchst es ja gerade wieder. Nee, das ist eine Frage von dir. Könnte es anders sein, wie es ist? Ja, es kann auch anders sein, wie es ist. Es ist immer anders, wie du denkst. Oder wie es ist. Sowieso, aber ich frage ja, wie es ist. Ja, keiner weiß doch, wie es ist. Aber jeder nimmt es so. Du musst doch nicht wissen, wie es ist, damit du es so nimmst. Ja. Aber nur du. Wir sind jetzt da schon. Wir lassen dich jetzt mal. Du entscheidest jetzt mal für. Meinst du, du hast das Kleid ausgesucht? Ja. Ja? Jetzt können wir uns überlegen, hast du Geschmack? Ja. Aber was ist das für einer? Ich sitze immer auf dem Marktplatz in Santani. Das ist eigentlich meiner schönsten Übungen, und wo ich mich amüsiere, wo ich dann eben die Damen beobachte, wie sie sich, ich bezweifle inzwischen, ob es Spiegel gibt. Oh. Weil es hört sich jetzt ein bisschen, aber es ist echt. Besser, wenn es sie nicht gibt. Ja, aber es sieht alles so aus, als wenn es keine Spiegel gibt. Und dass ihre Ehemänner sie wirklich nicht lieben. Weil sonst würden sie nicht mit denen rausgehen, so wie sie sind. Das ist echt so schlimm, da. Ja? Also Touris und also Touris Couples, die so oft, es ist schlimmer als Amerikaner auf der Flucht. Die so, das Schlimmste sind Fahrradfahrer aus Deutschland, so eingeklemmte Würste. Das ist Wahnsinn. Diese ganz engen Dinge, aber in Körpern, das ist nicht. Da müsste man Schmerzensgeld kriegen, da gucken. Ich meine, es tut weh, das zu sehen, aber auch weh, da drin zu sein in diesen Dingern. Die haben ihre Arschprotektoren noch. Alles. Ja, die haben so viele. Man müsste wirklich so eine Schwarzbrille aufgucken. Nein. Ich meine nur, wenn es wirklich. Dann denkst du wirklich, die hatten eine Wahl, dass sie sich so anziehen. Ich wollte jetzt nur ein Extrembeispiel finden, dass es wirklich ein bisschen offensichtlich wird. Wenn die wirklich einen Spiegel und die hätten eine Wahl, sich anzuziehen, die würden, glaube ich, nicht so rumlaufen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest wenn sie einen Freund neben sich hätten, der es gut mit ihnen meint. Aber das ist ein Geschmack, ist ja auch. Nein, das ist kein Geschmack. Das ist jenseits vom Geschmack. Also, wer würde sagen, dass das mit Geschmack zu tun hat? Die würden sich ausdrücken und sagen, das ist Zweckmäßigkeit. Ja, Funktion, aber dann, da funkt wirklich etwas nicht mehr richtig. Die haben den Funker entlassen. Ich sehe schon, du ziehst nach Saudi-Arabien. Das finde ich gar nicht so schlecht. Klappe zu, alles klar. Da muss man sich... Da wird man dann nicht gefragt, welche Schuhe soll ich anziehen, Pastor? Doch, zu Hause wird natürlich Mondschau gemacht. Nee, weil ich wollte darauf hinweisen, dass man geht immer von sich selber aus, als wenn, aber wenn die Welt wirklich eine Wahl hätte, meinst du, die hätten nicht was gelernt aus den ganzen Kriegen und den ganzen Dingen und was immer, wenn es wirklich eine Wahl gäbe, würde es dann nicht möglicherweise anders aussehen, aus der Erfahrung heraus? Wenn du wirklich aus Erfahrung dann entscheiden würdest. Man lernt ja immer ein Stück weit. Ja, aber entscheidest du dann daraus auch? Manchmal nicht. Ja, manchmal. Jetzt fängt es schon wieder an, Kompromisse zu machen. Also manchmal hat sie eine Wahl, manchmal nicht. Also was jetzt? Ja, manchmal habe ich eine Wahl. Und manchmal machst du Scheiße, ohne dran zu denken. Und dann denkst du hinterher wieder, hätte ich mal gewählt. Denkst du, irgendeiner würde eine zweite Beziehung eingehen nach der ersten? Mit wem? Ja, keine Ahnung, mit wem. Mit wem oder was? Das ist gut. Mit was würde ich mich nochmal auf die Straße trauen? Ne? Ich weiß nur aus der Erfahrung von meinen Freunden und den Freundinnen, dass die Freunde immer nur eine Freundin angeschafft, also den ihren Freunden vorstellen konnten. Die haben nicht ihren Geschmack gelebt, die haben den Geschmack ihrer Freunde gelebt. Oder wie sie, wer gerade... en vogue war oder so. Und die Frauen waren genauso. Es war immer nur, was gerade, wofür werde ich, was immer, anerkannt. Ja, im Gro ist das auch so. Also ist das deine Wahl dann? Du gehst Kompromisse ein, bis zum geht nicht mehr und sagst, es ist meine Wahl. Du heiratest dann nicht den du magst, sondern den Kassenvertreter da, weil er eine Lebensversicherung hat oder eine Karriere in Aussicht. Gala hat mir bewiesen, 95% der Ehen werden auf materieller Ebene geschlossen. Also nicht aus, der Sixpack hat keine Chance. Habe ich gehört. Was? Das glaube ich nicht. Wollen wir wetten? Was? Die Wette kommt auch an wo, oder? Wie wo? Das kommt aufs Niveau an. Ja, ja, aber Niveau. Es ist immer von Liebhaber werden nach was immer ausgesucht, aber heiraten tun sie dann das, was Kinder, Sicherheit, Lebensversicherung, das gehört dazu. Sagt noch einer eine Wahl. Wisst ihr, jetzt kommen wieder Erklärungen. Ach, du und sagst ja, du sagst doch, man hat keine Frau mehr. Ja. Du könntest recht haben, die Konditionierung fängt in der Höhle an. Mhm. Weil du nur einen gehabt hast, der den Hirsch nach Hause gebracht hat, der dich gefüttert hat. Und nicht einen, der ständig mit der Erektion rumläuft. Und dich auch füttert. Nein, du willst einen Zeuger, der auch dein Kind hinterher versorgt. Was? Prakash, hast du nicht erfüllt? Ich konnte nicht beides. Weder noch oder was? Das war wahre Liebe, Prakash, jetzt weißt du es. Das glaube ich auch nicht. Nee, allein, weil es ist doch Wahnsinn, dass man denkt, wenn man irgendwas sympathisch findet, dass es von einem kommt, dass man sich entscheiden konnte, dass man eine Sympathie entwickelt. Man weiß gar nicht, wo die herkommt. Ein Stück weit wird man fremd bestimmt, aber. Ein Stück weit? Man geht ein Stück weit fremd, ja, ja. Ständig. Ein Stück weit gehe ich fremd. Immer dann, wenn ich etwas getan habe, was ich eigentlich nicht hätte tun sollen, dann war ich fremdbestimmt. Und immer wenn das passiert ist, was ich gern hatte, dann war ich bestimmt. So geht das da oben ab. Anders läuft nicht. Immer wenn es gut war, war ich es. Und wenn es scheiße war, war es fremdbestimmt. Konnte ich nicht anders. So funktioniert der kleine Fuzzi, ja, Prakash? Ja. Aber wenn du sagst, der Traum ist schon geträumt, dann geht ja diese Berechnung, das ist ja Berechnung. Geht das, wird das ja gar nicht gehen. Wie nicht gehen? Ja. Das Teil vom Traum. Was würde nicht gehen? Das ist ja berechnet dann. Ja, ist ja auch. Ja, aber wenn das ja Teil vom Traum ist, muss das ja so sein. Ja, ich sage ja nicht, dass es nicht so sein muss. Ah, okay. Gut. Ich sage ja einfach nur, die Totalität, die schon längst da ist, hat alles bestimmt und fertig. Ich sage ja nicht, dass da irgendwas schlecht dran ist. Ich amüsiere mich trotzdem. Ich will da nichts dran ändern. Ich will keine Wurst, die auf dem Santani-Platz mit ihrem Fahrrad da vermissen. Ich habe ja gesagt, ich setze mich hin und genieße. Ich setze extra mit Brille auf, die ich sehr weit gucken kann. Und sehr genau, sehr scharf. Ich will jeden Rettungsring mir angucken können. Egal wie er ist. Das rettet mich vor Fernsehen. Weil dann ist doch Container manchmal auch nicht schlecht. Naja, egal. Ich habe keine Brille auf, ist die alles nur verschwommen? Vielleicht ist das besser. Du willst einfach nur den Männern deinen Schlafzimmerblick zeigen. Weil das ist dieser Schlafzimmerblick, dieses Verschwommene. Genau. Schon nach innen gekehrte. Schon ein bisschen. Das nennt man Fischeraugen. Man angelt. Das war. Guck mal, Marlene Monroe, die ganzen, die haben alle diese Schlafzimmeraugen. Die sind total. Also nur weil sie ihre Kontaktlinse nicht drin haben. Sehen sie so. Und alle Männer denken, okay, mit der, die sieht mich richtig. Ja, ja, man muss, also normal Männer oder Frauen bei Partys, die trinken ja erstmal so viel, dass sie dann auch den Blick haben, damit sie dann Sachen machen, die sie nüchtern wirklich nicht machen würden. Und möglicherweise setzt du die Brille nicht auf, damit du noch den anderen eine Chance gibt, weil wenn du sehen würdest, wirst du gleich weglaufen. Ja. Oder? Keine Ahnung. Es gibt ja also Tricks, warum man möchte eigentlich, aber irgendetwas erlaubt es nicht, weil es ja, bremst. Und wenn man dann genug getrunken hat oder keine Brille auf hat, dann geht's vielleicht. Ballermann-Technik. Das ist die älteste, die man so drauf hatte. Ne? Darum geht man zu Partys. Was schlimm ist, wenn man nicht mehr trinkt, was macht man dann? Dann geht man nach Hause. Der Realität ins Auge. Dann guckt man Fernsehen. Der Realität ins Auge schauen. Dann läuft man weg. Oder? Ja. Warum gibt es sonst so viele Kuckuckseier und Schützenfestkinder? Schützenfestkinder? Ja, hinterm Schützenfestzelt? Hör auf. Und dann werden sie als Kuckuckseier den Männern untergejubelt. Darum wollte ich darauf hinweisen. Den Bankdirektor zu Hause, aber den Lehrling hinterm Zelt. Das war schon immer Sodom und Gomorra, die ganze Menschheit doch kreuz quer und Ding und so. Alles Bastards, die hier sitzen. Auch du. Schweizer Kind. Diese Bastarde. Gesund. Gut, haben wir. Freie Wahl, hört sich gut an. Alles in die Urne. Ja, die Existenz nennt sich umsonst Wahlurne. Weil sind. Du hast dich für den Tod entschieden. Weil du denkst, du lebst. Die Idee, dass du geboren bist, ist eine Todeswahl. Ja, ich lebe der Tod. Was wären wir ohne ihn? Gar kein Spaß, oder? Da tanzt der Tod mit seiner Sichel. Der Michel mit der Sichel. Gut, jetzt nochmal was Ernsthaftes, weil. Ich habe jetzt doch noch eine Frage. Also jetzt doch noch. Wegen den Kindern. Ja gut. Wir können noch ein bisschen zeugen. Nee, was hast du gesagt? Christus hat doch gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich eintreten. Ja, das hat er als Jesus gesagt. Nicht als Christus? Nee. Das war Bergpredigt, das war vor seiner Nagelei. Da war er noch, ein Ungenagelter in der Bergpredigt. Wenn ihr zu mir kommen wollt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, aber dann hat er hinterher dann, ihr müsst nackt sein. Ich möchte jetzt nicht Jesus als Pädophilen verschreiben. Das hört sich sehr pädophil an, habe ich gerade so. Ist mir gerade so aufgefallen. Wenn ihr zu mir kommen wollt, müsst ihr wie die Kinder sein, oder? Und nackt sein. Darum die Priester folgen ihren Herrn. Die folgen nur der Bibel, da steht alles drin. Ich bin ein guter Verteidiger. Mich als Papst, das wäre was. Ja, aber jetzt musst du doch froh sein, wo der deutsche Papst zurückgetreten ist. Mister, man nennt, sein ehemaliger Name war Benedikt, jetzt heißt er Coitus Interruptus. Vorher hatte er einen Benedikt und jetzt war er kurz mal Papst und hat sich sofort zurückgezogen, bevor er kam. Das hat man mir als Witz aus Irland geschickt. Der Liam, der schickt mir solche Witze. Der deutsche Coitus Interruptus. So, wo waren wir beim Kinder? Hier. Also, in Belgien müssen sie alle erleuchtet sein. Ja, oh mein Gott. In Frankreich erzählen sie mir die Witze, die habe ich bestimmt schon ein paar Mal erzählt. Wie viele Kinder hat ein normales belgisches Ehepaar? Nee? Weiß nicht wie viel? 3 im Keller und 2 auf Video. Solche Witze erzählen sie mir in Paris. Das ist einer der wenigen Gründe, warum ich manchmal nach Paris gehe. Und nasse Pariser sehen, das macht auch Spaß. Ja, so geht es. Für solche Witze könnte man. Wenn man Angst hätte, die Konsequenzen könnten Keller sein. Kellerassel. Gut, Hamburg, alles klar. So weit, so schlecht, oder? So, waren wir mit den Kindern fertig? Ihr Kinder, allein kommen, wenn wir das in dem... Wenn man sich einmal auf, dann ist auf einmal kein unschuldiges Lied mehr da. Nee, wenn man sich die Brille anzieht, dann ist alles... Uns ist ein Kind geboren. So. Die Kinderlein kommen. Ach, kommet doch all. Hilfe, Hilfe. Das bläst ja in der Chemie. Gott, oh Gott. Ja, Johannes, ja. Da hörst du auf zu taufen, ne? Ja. Mal anfangen zu saufen. Euch ist. Ja, noch ein Bibelzitat, was man in die richtige Richtung richten könnte. Vielleicht morgen. Morgen? Morgen, Kinder, wird es was geben. Morgen werdet ihr euch freuen. Was ein Segen, was ein Segen. Muss in diesem Hause sein. Recht Ruprecht, ja. Mit der Rute. Mit dem Knüppel aus dem Sack. Ja. Bist du immer artig gewesen? Sonst zeige ich dir die Route. Ist schon verrückt, ne? Der 6. Dezember. An der Krippe. Ist auch wieder Neger dabei, ne? Oh War das Balthasar? Oder? Balthasar! Die Heiligen Drei. Ja, und Maria vor mit dem Heiligen Geist, ich sag's dir. Josef, ja. Die unschuldige Empfängnis. War Maria vielleicht auch zu jung? Unter 14? Die unschuldige Empfängnis? Die Jungfrau? Man kann die ganze Bibel mal ganz anders schreiben. Ja. Wenn da der Busch brennen muss, ist auch so ein Ding. Ja. Ihr möchtet nicht wissen, was hier immer los ist. Machst du keine Ausnahme. Ich sag's ja wenigstens noch. Halt, du sollst nicht hinterm Busche halten. Ja, Christa, da hast du ja keine Probleme mit. Ich sage es auch nicht. Christa hält nie hinterm Busch. Ja. Wir können auch ein paar Witze reißen. Testament. Chris, hast du noch einen Bibelspruch, der da passt? Nicht. Normal bist du so fest da drin. Ja, da brauche ich irgendeine Anregung. Also, irgendeiner hier in der Lage, Christa anzuregen. Ich brauche deine Anregung. Der Köhl. Maria Magdalena, die war auch nicht schlecht. War es das jetzt? Mager. Das war echt mager, ja. Wo spannt ihr denn alles aus der Nase? Hat ihm ihre edelsten Öle geschenkt. Genau, für seine Füße. Da kommt die Unschuld vom Lande. Die Bäckerstochter denkt an Füße ölen. Ja, die letzte Salbung. Das macht jede Frau jeden Abend. Hm? Die letzte Salbung. Maske. Erst nehmen sie die Entschminke, diese das Wasser zum Schminke weg und dann kommt die letzte Salbung. Bevor die Leiche ins Bett geht. Ja, für wen macht man es denn? Man könnte ja geweckt werden. Was? Vom Hahn? Möchtest du getreten werden? Der Hahn tritt. Nee, manche, da kannst du nicht, die wollen wirklich nicht gesehen werden, bevor sie nicht aufgetragen haben. Da kommst du nicht ins Zimmer. Nur, also es muss ganz dunkel sein. Habe ich gehört. Ne? Du auch? Mhm. Hast du schon mal mitgemacht? Nee, aber... Gehört hat man davon. Gehört. Ja, ist vielleicht auch gut so. Besser ist. Können wir uns mal im Dunkeln begegnen? Was hast du gedacht? Die gehen ungeschminkt nicht aus dem Haus. Nee. Ach Gott. Jetzt bist du aber frivol, Christa. Das ist jetzt aber sehr frivol. Da geht eine nicht raus, wenn sie nicht geschminkt ist. Aus dem Haus. Habe ich gehört? Der, die macht auch den Postmann nicht auf. Nee. Nee, ne? In England nicht. Also wenn ich die Engländische, die mit ihren Dingern und mit dem Kittel, die machen jedem auf, egal wie sie aussehen. Ja, hör mal. So dürfte man gar nicht aus dem Bett rauskommen, schweige denn sich einem anderen zeigen. Hast du das, diese Lockenwickler bis zur... Und dann den ganzen Tag ihren Schlafdress. Ja. Diesen Überding da. Offensichtlich. In England, ja, das ist... Die kommen gar nicht aus den Dingen raus. Und die Locken sind immer drin, die Dinger. Vielleicht soll das so sein, dass die Leute, die Männer angeregt werden, sie könnte ja mal gut aussehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt oder so. Es lockt einfach. Aber mit Wickler mehr. Man stellt sich dann vor, wie es mal aussehen könnte. Weil wenn man es dann wirklich sehen würde, wäre es wirklich... Ja, morgen haben wir ja ein paar Engländer hier. Im Schlafrock. Pudding im Schlafrock. Warum haben Sie mit der Leiche? Ich dachte, wir sind Engländer. Das ist der Osho-Witz wieder, ne? Ich dachte, sie wäre Englisch. Wisch, wisch. Es können den Franzosen nicht passieren. Ne? Achso, ja. Passo doble. Ja gut, noch irgendeine letzte Frage? Wähl doch mal eine Frage. Ich soll eine Frage wählen? Ja, du hast doch gerade gesagt, dass du frei wählen kannst, manchmal. Bist du in der freien Wählerschaft? Da müssten wir noch eine Stunde wahrscheinlich dranhängen. Kein Problem. Was wäre denn, wenn aus den Witzen, die du vorher gemacht hast, ernst, also wenn das eigentlich ernst ist? Ich mache nie Witze. Das hört sich wirklich, frag den deinen Stiefvater. Ich mache nie Witze. Das war gut gesagt. Es hört sich immer witzig an, aber ich mache keine Witze. Es ist echt Bitterfeld hier. Ich mache es leicht, indem es sich leicht anhört, aber es ist schon heftig schwer hier. Habe ich gehört. Das ist eigentlich unerträglich sonst. Oder überhaupt. Nee, es hört sich witzig an, aber das ist schon... Ne, Christa? Mhm. Ihr Kinderlein kommt. Das ist schon ganz schön. Das ist schon ganz schön. Heftig. Das sagen wir, du kannst nur ein wirklicher Clown sein, wenn du das Ernsthafteste... Den ernsthaften Witz ist der größte. Der größte Witz ist überhaupt, dass du dich ernst nimmst. Das ist der. Keine Ahnung. Witzig zu sein. So. Ist ja auch eher attraktiv, habe ich gehört. Ich bemühe mich mit allen Mitteln. Ich habe gehört, es soll attraktiv sein. Man sagt, also geht nur was geht. Am einfachsten über. Habe ich gehört. Wenn du da oben das zum Schwingen bringst, ist schon alles im Sack. Alles schon passiert. Es soll. Naja, es funktioniert aber auch nicht. Ne, Christa? Nichts funktioniert. Sie wird ja auch nicht angeregt hier. Wenn sie schon der Nächste hier nicht angeregt wird. Na gut, dann haben wir heute wieder den Wort zum Samstag gemacht. Freitagsfisch gegessen. Ja. Man sollte. Freitag sollte man kein Fleisch essen, ne? Wenn man katholisch ist. Auch wenn man evangelisch ist. Das war überall so. Da gab es nur Spiegelei und. Ich bin da. Fisch. Da gab es Hering mit Pellkartoffeln. Meistens. Ja, ist so. Und da war ich meistens auswärts essen. Dann bin ich zu meiner anderen Oma gegangen. Da gab es dann wenigstens Rührei. Okay, dann bis morgen oder im nächsten Leben.